Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Katharina Barley begrüßen, die, und allein das macht sie in diesen Tagen zu einer interessanten Gesprächspartnerin, die ihre politische Karriere in Rheinland-Pfalz begonnen hat, als sie nämlich mit, glaube ich, 26 Jahren oder so in die SPD eingetreten ist, wo die SPD am Wochenende ein Fiasko erlebt hat, wie Karl Lauterbach sagt. Und man muss hinzufügen, ein weiteres. Was folgte, war das übliche Floskelfeuerwerk, die Floskel vom bitteren Abend für die SPD, um den es nichts herumzureden gäbe und dass es jetzt aber auch wirklich Konsequenzen haben müsse. Man aber andererseits gerade jetzt ganz entschieden nach vorne blicken müsse, weil man sich auf gar keinen Fall eine Personaldebatte leisten könne. Diese Floskel wurde in den Stunden danach so oft bemüht, dass man sie irgendwann frei mitsprechen konnte. Nur die eine entscheidende Frage blieb unbeantwortet, nämlich, warum hat ausgerechnet die selbsterklärte Arbeiterpartei SPD immer weniger Arbeiter, die sie wählen wollen? Wie geht Ihre Analyse? Herzlich willkommen, Frau Barley. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Ja, und wie geht seine, wollen wir Robin Alexander fragen, der schon vor der Wahl in seinem Podcast eine interessante Theorie vertreten hat, nämlich die Inseltheorie, nenne ich sie jetzt mal. Die SPD, sagt er da, verschwindet zwar zunehmend in der Fläche, siehe Baden-Württemberg, aber gleichzeitig gibt es diese kleinen Inseln, in denen sie sich als wirklich relevante Kraft halten kann. Wenn jetzt aber, sagt er, auch noch diese Inseln überspült werden, metaphorisch, dann kämpft diese Partei tatsächlich ums Überleben. Und genau das ist passiert. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit Ali Fatollah Nejad, Politikwissenschaftler und exzellenter Kenner des Nahen Ostens, darüber sprechen, wie gefährlich das ist, was gerade am Golf passiert. Die Strategie der Mullahs, sagt er, scheint gerade auf sehr gefährliche Art und Weise aufzugehen. Und das Regime kollabiert auch nicht. Stattdessen wird noch einmal deutlicher in diesen Tagen, wie ruchlos diese Leute nicht nur die eigene Bevölkerung, sondern auch die Weltwirtschaft als Geisel nehmen, um das eigene Überleben zu sichern. Drei Dinge sind dabei besonders interessant. Zum einen das, was er über den neuen Revolutionsführer berichtet, habe ich so noch nie gehört. Seine Wahl vor allen Dingen in der Art eines Mafia-Bosses. Zweitens der unglaubliche Reichtum dieses Revolutionsführers, der mitten reinführt in die allerfeinsten deutschen, auch deutschen Immobilienlagen. Und drittens, und da kommt Elmar Thewissen ins Spiel, die immer deutlicher werdende Unsicherheit der Amerikaner. Die Verzweiflung scheint mittlerweile so groß zu sein, dass Trump inzwischen sogar seinen Kriegsminister Pete Hegseth öffentlich anzählt. Das ist spannend. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass das klappt. Hallo. Hallo in die Runde nach Hamburg. Elmar, vielleicht die erste Frage an dich. Trump stellt ein Ultimatum, 48 Stunden gegen den Iran, sagt, wenn die die Straße von Hormuz nicht freigeben, dann werden wir iranische Energieanlagen bombardieren und zerstören, und verlängert das Ganze dann plötzlich um weitere 5 Tage. Was ist da passiert? Ja, da ist passiert, dass einige Staaten sich zusammengetan haben. Die Außenminister von Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei und Ägypten, die haben sich letzte Woche Donnerstag in den ganz frühen Morgenstunden in Riyadh in Saudi-Arabien getroffen. So berichtet das Wall Street Journal, hervorragend recherchierter Artikel. Mhm. Da wird dargestellt, sie haben gesucht nach einer sogenannten Off-Ramp. Also wie kommt man raus aus diesem Krieg? Wie kriegt man die Amerikaner dazu und auch die Iraner? Das Problem, wer könnte Ansprechpartner auf der iranischen Seite sein? Larijani war gerade der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, wenige Tage vorher von israelischen Kräften getötet worden, so dass man erstmal einen Ansprechpartner suchte. Man hat offenbar einen gefunden und hat dann eben gefloatet einen Vorschlag, 5 Tage Waffenruhe, um gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Übers Wochenende hat es dann auch Gespräche in Oman gegeben mit der amerikanischen Seite, mit Steve Witkoff und Jared Kushner. So, und das war der Punkt, wo Donald Trump informiert worden ist, dass es diese Initiative gibt. Ja. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Donald Trump hat bekannt gegeben, es gäbe Gespräche und man sei einem Ziel möglicherweise sehr nahe. Genau. Und dann hat er das Ultimatum halt verlängert. So, und die Frage ist, die große Frage ist, Ali Fatollah Nejad, gibt es diese Gespräche? Reden die wirklich miteinander? Und wenn ja, mit wem reden die? Das wissen wir natürlich nicht genau. Derjenige, der immer genannt wird von der iranischen Seite, ist Mohammad Borel Ghalibov. Das ist ein ehemaliger Kommandeur der Revolutionsgarden. Er ist Chef des iranischen Parlaments. Mhm. Er gehörte zum iranischen Machtzentrum seit sehr, sehr vielen Jahren. Ist nach dem Tod von Ali Larijani vielleicht die prominenteste Figur innerhalb des iranischen Systems. Mhm. Das ist der Mann, den wir da gerade sehen, ne? Genau, selber ein Oligarch, gehört zu den reicheren Leuten innerhalb des Regimes, hat auch bei den zwei direkten Kriegen zwischen Iran und Israel nach dem 7. Oktober immer wieder gesagt, dass unsere Interessen der Islamischen Republik besser gesichert werden durch Verhandlungen als durch Krieg. Okay, ganz kurz, wenn Sie sagen Oligarch, ein Teil der Vorbereitung war unter anderem die Lektüre Ihres sehr, sehr guten FAZ, glaube ich, Stückes, in dem Sie beschrieben haben, wer diese Leute sind. Da reden wir nicht über Multimillionäre, da reden wir über Milliardäre. Ja, natürlich. Ja, also all das ist nicht. Ich habe ja über Ali Khamenei geschrieben und über den Sohn Mojtaba Khamenei, der wohl der neue oberste Führer ist, aber der unsichtbar ist. Man weiß auch gar nicht, ob er am Leben ist. Und wir wissen laut Schätzungen, dass Ali Khamenei, also derjenige oberste Führer Irans, der am ersten Kriegstag eliminiert worden ist, 2019 Schätzungen zufolge ein Finanzimperium in Höhe von 200 Milliarden Dollar hatte. 200 Milliarden Dollar, genau. Und wow. Also Sie müssen sich so vorstellen, es gibt einmal den Khamenei-Clan, der so ein ökonomisches Imperium hat. Und es gibt die islamischen Revolutionsgarden, die auch über so sehr viel Geld verfügen. Und sein Sohn Mojtaba hat über Mittelsmänner sehr wichtige und luxuriöse Immobilien gekauft, vom Londoner Millionärsviertel bis hin nach Kitzbühel, Frankfurt, Mallorca und so weiter. Und das zeigt eigentlich, und das ist wahrscheinlich in meinen Augen nur die Spitze des Eisbergs, wie bequem sich die iranische Oligarchie sich in Europa machen konnte. Und das ist das eine, und wie unglaublich die sich bereichert haben auf Kosten ihres eigenen Absolut Volkes. Absolut richtig, ja. Und man darf nicht vergessen, dass es schon seit vielen Jahren ein Großteil der iranischen Bevölkerung in Armut verharren. Also es ist eine Theokratie, die zur Oligarchie geworden ist. Das sind all diese Top-Kommandeure der Revolutionsgarden, waren auch Oligarchen. So, und jetzt noch mal ganz kurz diese Gespräche. Ja. Nach dem, was Sie wissen, finden diese Gespräche statt? Oder ist das sozusagen eine Finte, die Mullahs sagen, das ist eine Ente, das sind Fake News, benutzt interessanterweise auch das Vokabular, mit dem Trump so gerne um sich schmeißt, weil sie sagen, ja, das machen die nur, um die Börsen zu beruhigen und die Wirtschaft wieder zu beruhigen und den Griff zu kriegen. Genau das war ja der Post von Ghalibov, der quasi dementiert hat, dass solche Gespräche mit den Amerikanern stattfinden, mit solch einer Rechtfertigung. Ich glaube, es ist ganz klar, was für eine Motivation Trump hat. Dieser Krieg läuft nicht nach seinem Schema, droht zu einem Sumpf zu werden, aus dem er nicht herauskommt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass womöglich das iranische Regime doch auch geschwächt ist im Zuge gezielter amerikanisch-israelischer Angriffe auf die Militärinfrastruktur, auf den Repressionsapparat. Also so stabil kann dieses Regime nicht sein, aber es ist stabil, das ist nach wie vor in der Lage, sehr viel Unruhe herzustellen, durch stetige Raketen- und Drohnenabwehrbeschüsse in die Golfstaaten und Israel. Bevor wir gleich Katharina Barley für den Blick nach Europa fragen und Robin Alexander, um die deutsche Lage zu verstehen, würde ich gerne noch einmal Elmar fragen. Elmar, wie kommt das in Amerika an, wenn der eigene Präsident so hart dementiert wird? Und wenn auf der anderen Seite an den Zapfsäulen nichts von Beruhigung zu merken ist, sondern die Amerikaner zunehmend darunter leiden, dass der Sprit teurer und teurer wird. Ja, also die neuesten Umfragen sagen ganz klar, 92% der Amerikaner wollen, dass möglichst schnell dieser Krieg beendet wird. Wenn man dann mal genauer aber nachhört, sagen die Umfragen eben auch, dass innerhalb der Republikanischen Partei die Zustimmungsrate für den Präsidenten immer noch recht hoch ist. Und tatsächlich 47% der Amerikaner glauben, dass es am Ende vielleicht doch auch gut ausgehen könnte. Er steht trotzdem natürlich unter Druck, weil die Preise so in die Höhe schnellen und die amerikanische Wirtschaft leidet. Hier wird das eigentlich so gelesen, gelesen, dass Donald Trump dringend eine Ausfahrt suchte. Also wie kommt man raus aus diesem Krieg? Er hat diese Gelegenheit dann vielleicht beim Schopfe gepackt, auch wenn es nur indirekte Botschaften waren, die hin und her gingen. Und hat durch diese öffentliche Bekanntmachung natürlich auch ein Stück weit mit verursacht, dass es so ein heftiges Dementi in Teheran gegeben hat. Aber vielleicht dient das am Ende auch dann zur Rechtfertigung, zu sagen, wenn man dann doch eskalieren müsste, man hat alles versucht, es lag an den anderen. Und die Eskalation könnte ja in den nächsten Tagen noch kommen, wenn das Ultimatum ausläuft und die USA auch in der Lage wären, möglicherweise Bodentruppen einzusetzen. Über diese Bodentruppen müssen wir gleich noch mal sprechen. Frau Bali, erstmal Wirtschaft. Wie groß ist die Sorge in der EU vor dem, was da möglicherweise droht, wenn man sich diese Bilder mal anschaut? Zerstörung auch von wichtigen Gasförderanlagen in Katar beispielsweise, die dann sagen, naja, also 3, 4, vielleicht auch 5 Jahre werden wir brauchen, um das zu reparieren. Wenn man sich, da sehen wir auch die Bilder dazu, wenn man sich mal klar macht, was es bedeutet, dass 1/5 des globalen Ölhandels geht über diese schmale Meerenge, 1/4 des globalen Gashandels geht über diese schmale Meerenge. Hat das das Zeug zum perfekten Sturm? Kann das etwas sein, gegen das sich die Ölkrise von 73 ausnimmt wie ein kleiner harmloser Schnupfen? Naja, das wird natürlich sehr stark davon abhängen, wie lange das Ganze dauert. Also die Sorge ist schon groß. Es geht dabei um Öl, es geht um Gas, es geht auch um Grundstoffe für die Landwirtschaft, für Düngemittel. Düngemittel? Das ist auch vor allen Dingen für Afrika ein großes Problem. Und Stahl. Insofern, ja, also es sind jede Menge Güter. Alles, was da normalerweise durchkommt, muss jetzt riesen Umwege fahren. Das ist schon ein großes Problem. Wir sehen ja auch schon, dass Trump auch darauf reagiert hat, dass er die Sanktionen gegenüber Russland gelockert hat. Das ist natürlich für unsere, die Lage in der Ukraine auch ein Problem. Also das ist schon ein größeres Bedrohungsszenario. Deswegen haben wir natürlich alle ein Interesse daran, dass dieser Konflikt demnächst, also der Bewaffnete jedenfalls, bald endet. Wie schaut die deutsche Bundesregierung darauf, Robin Alexander? Das Interessante ist, dass Steinmeier sich heute auch eingelassen hat, glaube ich, heute war es. Er sagte, es ist klar völkerrechtswidrig. Also was Steinmeier gemacht hat, ist unfassbar interessant, weil dass der Bundespräsident der Bundesregierung sagt, hier findet ein völkerrechtswidriger Angriff statt und ihr sprecht das nicht aus. Das ist schon ein Fall, den es noch nie gegeben hat. Hat auch über Gaza gesprochen in dem Zusammenhang. Wenn man jetzt noch weiß, dass Frank-Walter Steinmeier selber Außenminister war in den Zeiten, als mit dem Iran noch verhandelt wurde, kommt noch eine andere, sehr interessante Ebene rein. Also das ist ein Fall, der Deutschland noch sehr beschäftigen wird. Aber die Sache mit der Energie, das Beispiel sind doch gar nicht die 70er Jahre. Das Beispiel ist, was die Ampel gemacht hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch damals gingen ja die Rohstoffpreise schockhaft hoch. Auch damals gab es eine Landtagswahl im Saarland. Und in Panik, in einem Koalitionsausschuss, der die ganze Nacht dauerte, wurde ein Tankrabatt gemacht und das 9-Euro-Ticket draufgelegt, damit die Grünen dem Tankrabatt zustimmen. Und das hat zusammen... Das war der Preis sozusagen. Ja, und Tankrabatt und ein 9-Euro-Ticket haben für 3 Monate, glaube ich, 6,2 Milliarden Euro gekostet. Und vom Tankrabatt haben sich die Konzerne 80% eingesteckt. Und dass die Bundesregierung jetzt in der absoluten Parallelsituation, wieder Krieg, wieder Anschub, wieder Landtagswahl und wieder Koalitionsausschuss, der Versuchung nicht erlegen ist, wieder eine Hauruck-Aktion zu machen, das muss man schon mal loben. Aber wie lange sie durchhalten, ist eine andere Frage. Ja, weil sozusagen die Toleranz dann irgendwann jenseits von 2 Euro pro Liter auch Ich habe am Wahlsonntag schon Manuela Schwesig gehört. Wir müssen jetzt über den Benzinpreis reden. Das ist die nächste SPD-Wahlkämpferin. Also, aber es ist ja nicht nur Wahlkampf, das ist ja ein ernstes Thema. Die haben ja den Tankrabatt gemacht und man kann dauerhaft nicht gegen solche Ereignisse ansubventionieren. Ja. Nee, es gibt aber andere Mittel dagegen. Es klappt einfach nicht. Ja. So. Und deshalb ist das schon gut, dass Sie keine hektische Aktion gemacht haben. Darf ich noch mal ganz kurz nachfragen wegen Steinmeier? Ja. Sie sagten, einfach nur in Klammern, das ist hochinteressant, was da gerade passiert. Ich habe das auch so empfunden. Was ist daran so spannend aus Ihrer Sicht? Ja, also eigentlich ging es nur darum, eine Jubiläumsrede zu halten im Auswärtigen Amt. Richtig. Also ich glaube, die haben 70 oder 75 Jahre Geburtstag. Und Steinmeier hält diese Rede und lobt die an. Wollen wir kurz einmal reinhören? Ja. Kurzer Ausschnitt. Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen. Damit mussten wir uns schon im Gaza-Krieg auseinandersetzen, damit müssen wir uns auch im Iran-Krieg umgehen. Denn dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig. Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt. Das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein. So. Also als dieser Krieg anfing, haben die Amerikaner gesagt, wir machen das, weil eine unmittelbare Bedrohung eines iranischen Angriffs bevorsteht. Richtig. Und die offizielle Position der Bundesregierung dazu ist, wir prüfen das. Und diese Prüfung dauert 3 Wochen und die wird auch noch 3 Wochen oder 3 Monate dauern, weil Friedrich Merz und Lars Klingbeil die Positionierung vermeiden wollen. Und wenn Sie sich erinnern, Merz reiste ja ins Weiße Haus wenige Tage später und sagte da, keine völkerrechtlichen Belehrungen. In scharfer Abgrenzung zu Annalena Baerbock, die das ja immer sehr stark gemacht hat. Und wenn jetzt der Bundespräsident diese Position der Bundesregierung kritisiert, ich kann mich ja überhaupt an gar keinen Fall erinnern. Ist auch interessant, weil der Bundespräsident ist unser Staatsoberhaupt, richtig, aber die operativen Geschäfte führt natürlich die Bundesregierung. Und wie ich gerade andeutete, wird es noch interessanter, weil Steinmeier als Außenminister für eine andere Iran-Politik stand, nämlich die Politik, über ein Abkommen mit dem Regime die atomare Bewaffnung zu verhindern und eben nicht über einen Militärschlag. Nicht nur das. Deshalb ist das auf mehreren Ebenen. Ja. Und sehr interessant ist auch, als das heute passierte, da im Weltsaal des Auswärtigen Amtes, da war keiner darauf vorbereitet, es hatte keine Vorwarnung gegeben, war jetzt die Frage, was macht Merz? Mhm. Oder was macht auch Herr Klingbeil, der die Position ja mitträgt? Klingbeil spricht immer von Zweifeln. Also auch er spricht nicht aus, was nahe liegt. Und was gemacht wurde, ist, es wurde Jürgen Hart, das ist der auswärtige Sprecher, vorgeschickt, der die Position der Bundesregierung darstellt. Jürgen Hart, der CDU, ne? Ja, also CDU-Mann. Maximal, nee, ist der Transatlantikbeauftragte der Bundesregierung mittlerweile. Aber maximal, also maximal unterschwellige Reaktion. Ja, spannend. Steinmeier, fällt mir gerade ein, war ja auch derjenige, der immer regelmäßig Glückwünsche geschickt hat zur Revolution. Ne? Also da bin ich konservativ. Also ich finde, man kann darüber reden, ob die Iran-Politik damals richtig oder falsch war. Dafür kann man 2 Meinungen haben. Aber Frank-Walter Steinmeier vorzuwerfen, da werden auch immer Fotos gezeigt, wo er jemandem aus dem Regime die Hand gibt oder so. Das muss ein Außenminister machen. Also ich finde, man kann wirklich hart argumentieren, dass diese deutsche Politik, die Steinmeier und Merkel damals gemeinsam gemacht haben, dass die falsch war und dass die Kritik der Israelis oder später Donald Trumps richtig war. Das kann man so sehen. Aber zu sagen, Steinmeier hätte mit denen fraternisiert oder hätte Sympathien, das ist eine ungehörige Unterstellung. Das ist nicht so. Wie sehen Sie das, Herr von Toller? Also ist schon nicht unproblematisch, weil man vor Augen halten muss, dass die iranischen Machthaber immer damit gerechnet haben, dass denen in Europa und im Westen der rote Teppich ausgelegt wird, egal wie blutverschmiert ihre Hände sind. Und wir haben mehrere Demonstrationen in den letzten Jahren in Iran gehabt, die mit großer Brutalität beantwortet worden sind. Mhm. Der iranische Staat, die Islamische Republik, ist nicht irgendein Staat. Das Massaker am 8.9. Januar, womöglich 30.000 tote Demonstrierende innerhalb von 2 Tagen, haben nur die Nazis hinbekommen innerhalb von solch einer kurzen Zeit, seit 1941 in der Nähe von Kiew. Richtig. Also eine dramatische Normalität darf es nicht geben und deswegen sehe ich das durchaus kritisch. Es ist emblematisch insgesamt für eine sehr zurückhaltende deutsche und europäische Iran-Politik, die auch große Parallelen ausweist mit der Russlandpolitik, gleich ähnliche Prämissen hat, die von Wandel durch Handel und Annäherung, die durch autoritäre Stabilität, dass diese Länder, Russland und Iran, verlässliche Energiepartner sind. Aber da wurden schon sehr, sehr viele Fehler gemacht in der deutschen und europäischen Iran-Politik in der Vergangenheit. Einmal zurück ins Hier und Jetzt, Elmar. Robin Alexander sprach gerade davon, dass die Begründung für diesen Krieg unzureichend ist und dass es diese Zweifel von Anfang an gegeben hat, dass sie mittlerweile auch sogar von Frank-Walter Steinmeier deutlich artikuliert werden. In den USA ist es offensichtlich ähnlich. Vielleicht können wir uns einmal anschauen, Tucker Carlson, der ja eine Galionsfigur dieser MAGA-Bewegung immer war, hat das in einer unglaublichen Klarheit dieser Tage kritisiert und hat Folgendes dazu gesagt. Wir hören mal kurz rein. Ich denke, dass er versprochen hat, diesen Krieg nicht zu führen. Nicht nur einmal, sondern unzählige Male. Alles, was ich gehört habe, ist diese ermüdende Panikmache in Bezug auf Atomwaffen, über die der Iran gar nicht verfügte. Es ist eigentlich beleidigend für mich, das Argument vorzubringen, dass das iranische Atomprogramm vor 3 Wochen eine solche Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellte, dass wir einen umfassenden Krieg beginnen mussten. Niemand argumentiert so, weil es dumm ist und die Fakten es nicht stützen. Warum haben wir es getan? Weil Israel es wollte. Sie haben den Zeitpunkt bestimmt. Dieser Krieg steht im Widerspruch zu dem, was er versprochen hat und dazu, dass unsere Führung unsere Interessen vor andere stellt. Wir haben Israels Interessen vor unsere eigenen gestellt. Trump hat das getan. Elmar, ganz kurz einmal Elmar gefragt, wie kommt das den Amerikanern? Ich meine, da spricht er ja das aus, was viele in dieser MAGA-Bewegung denken. Und wir erinnern uns noch mal zurück, wir werden gleich einen sehr interessanten Ausschnitt sehen von Trump selber, viele Jahre zurück, wo er ganz ähnlich argumentiert hat und noch viel klarer als der eine berühmte Ausschnitt aus 2011. Dazu gleich später mehr. Aber dieses große zentrale Versprechen war doch immer, keine Kriege irgendwo in Ländern, deren Namen wir noch nicht mal richtig aussprechen können. Wir holen unsere Jungs nach Hause. Wir können amerikanischen Steuerzahlern nicht mehr zumuten und vermitteln, dass sie Milliarden für solche Kriege ausgeben, von denen wir nichts haben. Absolut. Das ist eins der 3 großen Versprechen aus dem Wahlkampf. Eins war ja, die Grenze dicht zu machen. Das ist auch weitgehend gelungen. Das zweite war goldenes Zeitalter. Das dritte, Rückzug aus diesen Forever Wars, wie er es genannt hat. Und deswegen ist schon wichtig, dass sich in der MAGA-Bewegung da was tut. Jetzt kommt das Aber. Wenn sich Tucker Carlson oder ein paar andere bekannte Köpfe so äußern, heißt das noch lange nicht, dass die MAGA-Bewegung in großer Zahl da mitmacht. Wir wissen aus einer neuesten Umfrage vom Ipsos-Institut, dass 77% der Republikaner sogar in Ordnung fänden, wenn es eine Bodeninvasion im Iran gäbe. Also die Unterstützung für den Präsidenten ist nach wie vor groß. Vielleicht eben auch, weil die dramatischen Folgen, natürlich die Steigerung der Benzinpreise, aber noch nicht so dramatisch sind, dass sich alle abwenden von Donald Trump. Sie geben ihm gewissermaßen noch einen Spielraum, aber der dauert, glaube ich, nicht mehr allzu lange. So, und wenn man sich einmal jetzt noch vor Augen führt, da sind Archive ja ziemlich gnadenlos, sich vor Augen führt, wie Trump selber, lange bevor er in den Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen ist, 2008, 2016 das erste Mal angetreten, 2008 äußert sich derselbe Donald Trump wie folgt. Ich habe Nancy Pelosi getroffen und finde, sie ist eine beeindruckende Person. Ich mag sie sehr, aber ich war überrascht, dass sie in Bezug auf die Amtsenthebung von Bush nicht mehr unternommen hat. Es schien, als wollte sie Bush anklagen und ihn aus dem Amt entfernen, was ich persönlich wunderbar gefunden hätte. Ihn des Amtes entheben? Auf jeden Fall, wegen des Krieges. Er hat gelogen. Er hat uns mit Lügen in den Krieg geführt. Und schauen Sie sich an, in welche Schwierigkeiten Bill Clinton wegen etwas völlig Unwichtigen geraten ist. Und sie haben versucht, ihn des Amtes zu entheben, was Unsinn war. Bush hat uns durch Lügen in diesen schrecklichen Krieg geführt. Er sagte, sie hätten Massenvernichtungswaffen und er hat alle möglichen Dinge gesagt, die sich als unwahr herausstellten. Elmar, kommt einem alles so bekannt vor? Ja, er überführt sich ja gewissermaßen selber in dem, was er da sagt. Denn das Gleiche könnte man jetzt eben auch anwenden. Das Kriegsziel ist nicht ganz klar, auch wenn man natürlich Sympathie dafür haben muss, dass ein Regimewechsel im Iran neue Chancen für eine gesamte Region eröffnen würde. Aber alles andere an Kriegszielen oder auch an Rechtfertigung ist der breiten amerikanischen Masse völlig schleierhaft, was der Präsident da eigentlich will. Auch in seinem engsten Beraterkreis gibt es halt eine ganze Reihe, die sagen, der muss dringend da irgendwo den Ausweg finden. Jetzt ist er aber in einer Situation, wo, wenn der Ausweg in den nächsten Tagen nicht kommt, er vielleicht dramatisch eskalieren wird und wir dann wirklich eine Destabilisierung der gesamten Region erleben. Ob sich dann MAGA von ihm abwendet, ist schwer zu sagen. Also wir sehen das eben noch nicht, weil die Leute offenbar so an ihn glauben, dass sie ihn nicht nur 3-mal gewählt haben, sondern ihm auch zugestehen, dass er vielleicht noch einen Monat oder 2 braucht, um das Ziel, dem alle im Grundsatz zustimmen, wir brauchen eine große Veränderung in der Region, am Ende doch noch zu erreichen. Interessant fand ich, wie er selber jetzt auch vorbaut und sagt, es war mein, ja, Verteidigungsminister heißt er ja nicht mehr, Kriegsminister, es war Pete Hegseth. Der erste war, mir zu sagen, geh da rein. Zählt er da jemanden öffentlich schon mal an? Warum macht er das? Ja, ich glaube, es ist schon so, dass er jetzt vorbaut dafür, dass Schuldige gefunden werden müssen, dass man vielleicht bei den Planungen Dinge übersehen hat. Will man ein Beispiel nennen? Eigentlich war klar, dass die Straße von Hormuz der längste Hebel für das iranische Regime sind, um Druck auf die USA und den Rest der Welt eben auszuüben. Das konnte keine Überraschung sein. Man war extrem schlecht vorbereitet. Also Minensuchboote und Minenräumboote zu finden, da sind letztes Jahr im September noch die vier, die im Persischen Golf tatsächlich unterwegs waren, im Nahen Osten, sind verschrottet worden. Das heißt, man hat gar nicht dieses mitbedacht offenbar und ist jetzt auf Hilfe angewiesen. Aber die Europäer, und das gehört zur Wahrheit dazu, würde ich gern hier einmal unterbringen, ist ja so, dass sie zwar diesen Krieg in Teilen auch ablehnen, am stärksten vielleicht Spanien, aber trotzdem ist Europa, ist vor allen Dingen Deutschland mit dem Stützpunkt Rammstein essentiell dafür, dass dieser Krieg gerade weitergeführt werden kann, weil von dort aus Drohnen gesteuert werden, weil die Planung von dort aus zum guten Teil läuft und weil die komplette Logistik zum guten Teil eben auch über Rammstein in Deutschland läuft. Weil du das gerade ansprichst, Trump hat sich ja wütend geäußert über die NATO, Frau Bali, und hat so einen Wutpost abgesetzt. Ohne die USA ist die NATO ein Papiertiger. Jetzt, wo dieser Kampf militärisch gewonnen ist und für sie nur sehr geringe Gefahr besteht, beschweren sie sich über die hohen Ölpreise, wollen aber nicht helfen, die berühmte Straße zu öffnen. Ein einfacher militärischer Schritt, der Hauptgrund für die hohen Ölpreise ist: Feiglinge, wir werden uns daran erinnern. Das ist eine krasse Ansage. Ja, warum krasse Ansagen, ist er ja auch in der Vergangenheit nicht verlegen gewesen. Also, ja, aber wir brauchen die noch in der Ukraine, ne? Das stimmt. Wobei auch da wir in den USA inzwischen auch selbst Republikaner hören, die sagen, also das kann man nun wirklich nicht erwarten, nachdem die NATO-Mitgliedstaaten beleidigt, bedroht worden sind. Wenn wir an Grönland denken, dass die waren auch nicht vorher informiert, dass die uns nun beispringen und in so ein Himmelfahrtskommando gehen. Das ist ja nun wirklich auch eine militärische Operation, die extrem risikoreich ist. Also wir haben gelernt, dass wir erstmal tief durchatmen und einen Tag abwarten und dann schauen, was passiert, wenn solche Posts erscheinen. Einmal Herr Fethullah-Gulen, wie gefährlich ist das, dass das auf noch einer ganz anderen Ebene eskaliert? Wenn Trump sagt, ich zerstöre euch eure Energieinfrastruktur, wie empfindlich würde das Regime treffen? Und was meinen die, wenn sie sagen, wenn ihr das tut, dann werden wir alle Kraftwerke Westasiens zu Zielen iranischer Angriffe machen? Und die haben eine sehr beeindruckende Machtdemonstration dieser Tage abgeliefert mit dieser Rakete, die einmal kurz 4000 Kilometer weit fliegt, bis in den Indischen Ozean. Also sag mal, die können offenbar mehr, als wir ihnen eine ganze Weile zugetraut haben. Also falls dieser Schritt, den Sie gerade skizziert haben, passiert, dann wäre es natürlich eine Eskalation. Für die iranische Seite wäre es auch für die Bevölkerung ein Können Nachteil. Sie das einmal beschreiben, wie ist die Energieversorgung, also die Struktur, wie ist die aufgebaut? Große Iran? Gaskraftwerke in Iran. Die größten sind, soweit ich weiß, in Teheran und im Norden, in der Nähe vom Kaspischen Meer. Aber auch im Südwesten des Landes gibt es auch, glaube ich, 2000 Megawatt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also es ist eine dezentrale Struktur im Gegensatz zu den Kernkraftwerken in den arabischen Golfstaaten, die Teheran nun droht, im Gegenzug anzugreifen. Aber das ist natürlich zuständig für die Energielieferung der iranischen Bevölkerung. Deswegen gibt es ja auch die Befürchtung, dass nicht nur das Regime geschwächt wird, sondern auch staatliche Strukturen innerhalb dieses Krieges. Und all das, was die Lage am Golf ist schon dramatisch. Also Sie müssen sich vorstellen, dass dieses gesamte Geschäftsmodell der arabischen Golfstaaten nunmehr torpediert wird, seit vielen Wochen schon mittlerweile, durch Raketen, durch Drohnen, dass nicht nur die Produktion ja ausgefallen ist, also in Bezug auf Katar 17% der 20-prozentigen Erdölausfuhren weltweit, für die Katar ja zuständig ist, also immens. Also haben wir die Produktionsseite, Gas, ne, ausgefallen ist. Aber wir haben die Transportseite. Und die Transportseite hat ja mit der de facto Blockierung der Meerhänge von Hormuz zu tun, die Iraner recht erfolgreich machen, durch Attacken, aber auch durch einfache Drohungen. Es gibt kein Rezept, diese Meerhänge wieder aufzumachen quasi. Auch wenn dieser Konflikt aufgrund der Kaskadenwirkung, die man beobachten kann, auf die Weltwirtschaft hinzu, zu den Sachen, die Sie gerade erwähnt haben, kommt ja auch noch die pharmazeutische Industrie, da kommt noch Plastik und so weiter. Ja, da kommt unheimlich viel dazu. Ne? Da kommt unglaublich viel ich hinzu. Also eine Studie der Kieler Ökonomen gelesen, die sagten, aus dieser Krise kann ganz schnell auch eine Ernährungskrise werden. Absolut. Ne? Und gerade jetzt, also auch, ich sag mal, was den zeitlichen Rahmen angeht, wir sind jetzt kurz vor Saat auf der nördlichen Halbkugel. Das heißt, jetzt ist entscheidend, was wir düngen, was wir sehen, was wir ausbringen, um im Herbst irgendwann mal zu ernten. Wenn genau, jetzt also Düngemittelproduktion im großen Stil ausfällt, Harnstoffproduktion und alles, was dort stattfindet, dann haben wir ruckzuck auch eine Ernährungskrise, insbesondere im globalen Süden. Frau Bali hat darauf hingewiesen, wir sind davon tatsächlich weniger betroffen, aber insbesondere ärmere Länder, afrikanische Länder sind davon sehr betroffen. Das heißt, das Ganze hat eine Dimension, die man eigentlich noch gar nicht so richtig klar hat. Absolut. Vorher. Und wenn halt dieser Konflikt, sagen wir, morgen gelöst wird, werden wir noch ein, zwei Jahre wahrscheinlich mit den wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Sache zu tun haben. Und es ist ja überhaupt nicht klar, was für ein Szenario wir jetzt reden. Also gehen wir davon aus, dass Trump jetzt bald verkündet, aufgrund des Drucks durch die arabischen Golfstaaten auf die Weltwirtschaft und innenpolitisch, dass dieser Krieg vorbei ist. A, bedeutet das, dass die Iraner aufhören, all diese Sachen zu machen? Heißt das B, dass Israel aufhört mit den Angriffen? Was bedeutet es eigentlich für die iranische Bevölkerung, wenn halt ein Regime noch da ist und geschwächt ist, aber eine große Repression gegenüber und ein größeres Massaker nach Kriegsende der eigenen Bevölkerung noch anrichtet? Es hat eine Menge von Fragen. Also auch wenn wir davon ausgehen, dass die iranische Militärinfrastruktur und die Raketeninfrastruktur geschädigt ist. Mit ein, zwei Raketen oder ein, zwei Drohnen kann die Islamische Republik nach wie vor für Unsicherheit innerhalb dieser arabischen Staaten sorgen, ihr Image zerstören als sichere Häfen, Tourismus, Investitionen verhindern. Absolut. Also es ist eine dramatische Lage. Deswegen sprechen auch diese arabischen Golfstaaten, die ja auch alles in den vergangenen Jahren getan haben, um sich zu arrangieren mit dem iranischen Regime, um eine friedliche Lösung hinzubekommen, von einem Verrat und von einem großen, großen Vertrauensverlust. Wie steht die iranische Bevölkerung zu dem, was da passiert? Ich habe seit Tagen eine Zahl gelesen, 50% der jungen Männer, die an diesen Abschussbasen arbeiten, ja, von denen die Iraner Drohnen starten, ihre Raketen starten und so weiter, die werden einfach ausradiert, die sind tot. Genau, das war eine Aussage von einem Revolutionsgardisten, der das gesagt hat, um darauf hinzuweisen, wie hoch denn die Moral dieser jungen Leute ist, die halt diese Raketenabschussrampen bedienen, weil sie ja wissen, dass die Hälfte von denen umgebracht werden kann, nachdem ja vielleicht die Israelis und die Amerikaner ja herausfinden, wo dann dieser Launcher dann gesteckt hat. Die Situation für die iranische Gesellschaft ist geprägt von Widersprüchlichkeiten, von Ungewissheiten, die wir auch haben bei der Beurteilung der Lage. Es gibt einerseits Freude über gezielte Schläge gegenüber der militärischen und politischen Führung. Gleichzeitig gab es im Zuge dieses großen Massakers eine Hoffnung von gewissen Teilen der iranischen Bevölkerung, auch von prominenten Menschenrechtsanwältinnen, nach einer Art humanitären Intervention. Dann haben wir gesehen, dass die Amerikaner und Israelis versucht haben, wohl die geopolitische Schwäche der Islamischen Republik auszunutzen, reingegangen sind. Trump hat sich überlegt, ein Venezuela-Modell zu überstülpen, was aber so nicht funktioniert ohne weiteres im iranischen System. Und die große Perversität dieser Situation ist, dass Trump ja vor ein paar Tagen dahingegangen ist und hat die Sanktionen gegen die iranische Schattenflotte aufgelöst, damit die Iraner wieder Öl verkaufen können und wahrscheinlich die Asiatischen Öldurst. Aber diese Öleinnahmen fließen natürlich in den Repressionsapparat. Dieser Repressionsapparat ist ja auch kein Monolith. Also es gibt ja auch Leute, die halt einfache Soldaten sind, die im Übrigen nach glaubhaften Berichten schon seit Wochen nicht mehr bezahlt werden. Aber es gibt eine große Motivation innerhalb der Unterstützerbasis dieses Regimes, ideologisch, aber auch vor dem Hintergrund der Realisierung, dass wir dieses Regime verteidigen müssen, weil wenn dieses Regime weg ist, können wir unsere Privilegien vergessen. Nicht nur das, sondern wir müssen unser Leben fürchten gegenüber über dem Zorn der iranischen Gesellschaft. Also es gibt durchaus Motivationen, weswegen noch dieser Repressions- und dieser Regimeapparat weiter funktioniert. Emma, ich würde dich gerne zum Schluss noch mal fragen. Trump ist ja jemand, der sozusagen die Messlatte von Anstand und Moral immer noch ein bisschen tiefer legt. Wie reagiert eine amerikanische Gesellschaft, wenn er zum Tod des Ex-FBI-Chefs Mueller schreibt, gut, dass er tot ist. So kann er unschuldigen Menschen nicht mehr schaden. Ich bin richtig froh darüber. Das war die Meldung dazu. Wie kommt sowas an in Amerika? Schockt das noch irgendjemanden? Also es überrascht niemanden mehr, weil man Ähnliches schon öfter mal von ihm gehört hat. Aber natürlich empört das viele und sagen, das ist unanständig. Aber es empfinden eben auch viele als unanständig, wenn über mögliche Kriegsziele gelogen wird. Und hier ist nochmal wichtig, du sagtest vorhin Fehleinschätzung der amerikanischen Geheimdienste auch. Das ist eigentlich nicht so. Im Gegenteil, die amerikanischen Geheimdienste haben vor dem Krieg noch eine Woche vorher sehr klar gewarnt, es wird keinen Regimewechsel geben können, wenn man nur mit Luftschlägen so vorgeht, wie das dann eben auch passiert ist. Mhm. Jetzt sind wir in einer Situation, glaube ich, wenn Donald Trump versucht, den Ausweg zu finden, dann kommt er eigentlich nicht davon, Sieg zu reklamieren, weil er sagt, ballistische Raketen zerstört, Abschussrampen zerstört und das Regime dezimiert ein Stück weit und Atomprogramm kaputt, sondern er muss als Minimum auch haben, dass die Straße von Hormuz wieder frei ist. Und das kann er möglicherweise nicht garantieren, wenn er nicht, und das ist das Rational, was hier gerade diskutiert wird, wenn er nicht ein Faustpfand in die Hand bekommt, um das Regime unter Druck zu setzen. Dieses Faustpfand könnte eben diese Ölinsel mit den ganzen Ölterminals, Kark Island sein. Und deswegen laufen Vorbereitungen, US Marines, die in die Region transportiert werden, die 82nd Airborne Luftlandedivision in North Carolina, die sich auch vorbereitet auf einen möglichen Einsatz. Das heißt noch nicht, dass das passiert, aber es besteht die Möglichkeit, dass die USA tatsächlich auch mit Bodentruppen dieses Faustpfand besorgen müssen, damit am Ende eben auch die Straße von Hormuz freigepresst werden kann. Also, dank dir, Elmar. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns dazu sprechen. Alles Gute dir und bis bald. Und wir gehen nach Deutschland. Frau Bali, wie ist das für Sie als SPD-Politikerin, auch als jemand, der im Vorstand mit dabei ist, Mitglied seit 94, den Untergang Ihrer eigenen Partei mit ansehen zu müssen? Gehe ich da zu weit, wenn ich das so formuliere? Ja, da gehen Sie zu weit, wenn Sie das so formulieren. Aber es war natürlich ein richtig harter Tag, auch für mich persönlich. Sie haben es gesagt, ich lebe in Rheinland-Pfalz und dieser SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz ist auch ein ganz besonderer. Also ich glaube, das werden Sie alle hören, wenn Sie sich in der SPD umhören. Das ist einer, der von ganz besonderem Spirit geprägt ist, von einem besonderen Zusammenhalt. Und das ist schon für uns besonders. Aber wann wird das heftig existenzbedrohend? Ich meine, 10% verloren in Baden-Württemberg, halbiert, gerade noch den Einzug in den Landtag geschafft. Muss man sich einfach mal klar machen. Wir reden nicht über die FDP hier, wir reden über die SPD. Ja, wir sind aber bei 26%. Also es ist jetzt nicht, als wären wir bei 5,5. Wir haben 10 Prozentpunkte verloren. In Rheinland-Pfalz sind Sie ja, da. Ja, in Rheinland-Pfalz, genau. Ja, im Saarland haben wir die absolute Mehrheit. Also nein, ich will die Krise ja nicht, oder was, ich will die Situation Saarland nicht kleinreden. Ist kein gutes Argument jetzt um. Ich will die Situation überhaupt nicht kleinreden. Das ist sehr ernst. Aber wir haben 350.000 tolle Mitglieder. Also diese Weltuntergangsszenarien, das ist ja irgendwann auch so ein eine tödliche Spirale, meinen Sie? Es wird irgendwann auch eine Spirale, klar. Ja, aber das kann man sich ja nicht mehr schönreden, was da passiert. Nee, will ich auch gar nicht. Also das ist. Ja, aber Sie sagen gerade, das sind Weltuntergangsszenarien, die ich hier male, sozusagen. Das kann man doch nicht machen. Das sind die Zahlen. Ja. Und dann sagen Sie als härtestes Argument aber das Saarland. Nein. Aber dann stellen Sie daneben, wie viel Prozent wir bekommen haben. Also der Punkt ist, wir haben Rheinland, also wenn wir jetzt mal nur auf Rheinland-Pfalz schauen, wir haben dieses Land jetzt 35 Jahre lang regiert und ich finde auch sehr gut regiert. Das sind die Wähler ja offensichtlich anders. Ja, wir haben in den letzten drei Landtagswahlen die Situation gehabt, dass wir sehr, sehr weit hinten lagen, ein paar Wochen vor der Wahl. In den letzten zwei Malen konnten wir immer am Ende das bessere Ende für uns haben. Jetzt haben wir es. Frau Bali, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, wir beide. Also müssen es jetzt ja hier nicht so weiter betreiben, das ist ja albern. Also wenn jetzt jemand vom Fernseher sitzt und das hört, denkt, was erzählen die da? Worüber reden die? Die haben nicht begriffen, worum es geht. Herr Lanz, dieses die SPD ist tot, höre ich, seit ich eigentlich in der SPD bin. Und wir haben. Sie sind 94 eingetreten. Ja. Da war Gerhard Schröder noch nicht mal geplant. Ja, okay, vielleicht nicht ganz so lang. Ich höre es sehr, sehr lang. Und das ist ein Auf und Ab. Und es ist im Moment, es ist tendenziell ein deutlicheres Ab. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wünsche Ihnen das nicht. Und ich finde, dass dieses Land eine starke SPD braucht. Genauso wie es ehrlich gesagt auch eine FDP bräuchte, die jetzt auch quasi nicht mehr existent ist. Das ist wirklich tragisch, das zu sehen. Aber man kann doch nicht sagen, das haben wir eigentlich doch im Grunde alles ganz gut gemacht an einigen Stellen. Und ich höre da immer schon diese Untergangsszenarien. Nein. Das ist doch jetzt wirklich existenziell, was passiert. Also was in Rheinland-Pfalz, wir reden ja jetzt über Rheinland-Pfalz. Wir reden über Rheinland-Pfalz, wir reden über Baden-Württemberg, wir reden über Ihre Ergebnisse im Bund. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie lang das schon geht mit dem bitteren Abend, mit den Konsequenzen, die jetzt dringend gezogen werden müssen, mit der Standardfloskel davon, dass es so nicht weitergehen kann, dass man sich aber andererseits die Personaldebatte jetzt auf gar keinen Fall leisten kann? Wollen wir ganz kurz mal reinhören? Was wäre Ihr Vorschlag? Wir hören uns das erstmal an. Nur um mal zu verstehen, wo wir eigentlich sind. Also das einfach nur so ein paar. Nur best of, bitteschön. Okay. Ja, das ist für uns ein richtig bitterer Abend. Das ist tatsächlich ein bitteres Ergebnis und wir werden in den nächsten Tagen genau analysieren, womit wir nicht durchdringen konnten. Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Auch für mich will ich hier noch mal festhalten, das war gestern ein bitterer Abend. Ich will erstmal gar nicht drum herum reden, das ist ein total bitterer Abend. Es ist einfach durch die Umstände für uns ein extrem bitterer Abend. Aber wie gesagt, wir schauen nach vorne und sind zuversichtlich, in zwei Wochen ein anderes Ergebnis auch zeigen zu können. Sie können sich vorstellen, das war für uns ein katastrophaler Wahlabend. Das ist in der Tat sehr bitter. Das ist auch nicht schön zu reden. Das ist ein bitteres Ergebnis, da gibt es überhaupt nichts herumzureden. So. Und Sie sagen, ja, aber das Saarland. Nein, Herr Lanz. Ich bin jetzt ein bisschen polemisch. Aber ja, nur wenn ich jetzt noch mal sage, es ist ein bitterer Abend, dann werden Sie sagen, Sie sagen jetzt die gleichen Floskeln. Ich bin aus Rheinland-Pfalz. Ja, und ich habe ich bin seit 1994 dort Mitglied. Und was ich sagen will, ist, dass das eine wirklich tolle Partei ist. Und dass wir, das ist ein strukturkonservatives Land. Wir haben das 35 Jahre lang regiert. Wir haben diesmal diese Aufholjagd bis zu einem gewissen Punkt geschafft. Es gab ja diesen Moment, wo wir bei 29, 28 waren. Und dann haben wir es in den letzten zwei Wochen richtig, richtig katastrophal versemmelt. Wer hat's versemmelt? Ja, das ist die gute Frage. Alexander Schweizer oder Berlin? Alexander Schweizer mit Sicherheit nicht. Das hat mit Berlin im Wesentlichen zu tun. Und darüber sind sich auch alle in Berlin klar. Und jetzt kann ich entweder sagen, wir müssen jetzt was ändern, oder ich kann sagen, wir müssen nichts ändern. Aber beides ist ja nicht das, was Sie jetzt von mir hören wollen. Ich sage Ihnen jetzt mal einfach. Nee, ich würde ehrlich gesagt gerne mal verstehen wollen, was bei Ihnen jetzt vor sich geht. Sie sind ja dann auch dabei in den Präsidiumssitzungen. Wie analysieren Sie sowas, wenn dann gesagt wird, wir brauchen jetzt auf gar keinen Fall Personaldebatten? Dann kommt der Generalsekretär und sagt, ja, natürlich reden wir auch über das Personal. Natürlich. In der nächsten Sekunde sagt wieder jemand, ja, aber das brauchen wir jetzt auf gar keinen Fall, weil jetzt stehen ja die nächsten Wahlen an und überhaupt die Weltwirtschaft und die globale Situation. Verstehe ich ja auch alles. Die Einzige, die erkennbar was fordert, ist Doris Schröder-Köpf. Also, die sagt, die erfolgreiche Ministerpräsidentin aus dem Saarland, Anke Rehlinger, soll übernehmen. Dass es Personaldebatten gibt, ich glaube, das haben alle als selbstverständlich dargestellt, auch die beiden Parteivorsitzenden. Natürlich gibt es in so einer Situation Personaldebatten. Mhm. Und es hat auch in der Präsidiumssitzung eine Debatte darüber gegeben. Das haben die Vorsitzenden noch eingefordert und haben gesagt, hier soll alles auf den Tisch. Und auch diejenigen, die gegenüber der ursprünglichen Konstellation, dass die beiden Parteivorsitzenden auch in der Regierung sitzen, ursprünglich mal sehr kritisch waren, haben gesagt, das ist jetzt wirklich nicht der Moment. Und das ist eine Entscheidung, die wir in wirklich einer großen Einigkeit dort in diesem Präsidium getroffen haben. Sie waren sich alle ganz einig, dass es mit dem Personal genauso weitergehen muss? Nicht alle, aber wer sah das anders? Der ganz, ganz große Teil. Wer sah das anders? Das ist eine Sitzung, die können das gerne selber öffentlich sagen. Das ist jetzt eine Sitzung. Ich kann Robin Alexander fragen, wer sah es denn anders? Naja, da ist immer zum Beispiel der Juso-Chef, der erste Kandidat, der das Philipp Thürmer auch im Spiegel gesagt. Aber ich finde, man muss gar keine Personaldebatte erzwingen. Wenn Lars Klingbeil sagen würde, das ist mein Plan, könnte man ja sagen, okay, dann mach ihn. Mhm. Das ist das Interessante, dass die SPD eben kein Auf und Ab hat, sondern Niederlage an Niederlage reiht und ja in der Fläche Strukturbrüche erlebt. Also die SPD gibt es in weiten Teilen dieses Landes gar nicht mehr. Und es gab immer so, ich habe Inseln gesagt, also wenn man einen populären Ministerpräsidenten hat, der deutlich mehr in die Mitte agierte als die Berliner SPD, konnte man diesen Volksparteicharakter erhalten. Aber selbst das funktioniert nicht mehr. Weil das ist ja die eigentliche Botschaft von Rheinland-Pfalz. Die liegen ja über 10% über dem Bundestrend. Mehr kann ein Landesverband nicht reißen. Richtig. Das ist sozusagen 1 plus mit Sternchen. Und selbst das reicht nicht mehr. Und dann reicht nichts. Und das ist die Lage. Und deshalb ist es schon ein Ding, dass man sagt, okay, über Personal reden wir nicht. Und Freitag machen wir dann eine Sitzung im größeren Funktionärskreis. Und dann sagen wir Friedrich Merz, welche Reform wir vielleicht mitmachen. Weil eigentlich braucht man jetzt eine Botschaft, was ist der Plan? Weil, wie gesagt, ich will nicht dramatisieren, aber diese Strukturbrüche im Moment laufen die Betriebsratswahlen in vielen großen Werken. Und die IG Metall kommt unter Druck von AfD-nahen Listen. Etwas, was es noch nie gab. Wie viele Arbeiter hatten Sie in Baden-Württemberg? Noch 4%? Ja, knapp 5. Ja, also um die Dramatik, in Teilen Deutschland wird die FDP eine Akademikersekte. Und darauf muss es doch eine Antwort geben. Und dass wir alle drei, oder vier, Sie wurden noch nicht gefragt, sorry, dass wir alle vier die Antwort nicht kennen, obwohl wir uns damit beruflich beschäftigen, legt doch den Ideen nahe, dass es diese Antwort nicht gibt. Naja, also die Analyse haben wir im Präsidium begonnen für diese Wahl. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in der Struktur... Wenn Sie mit der Analyse für diese Wahl gerade begonnen haben, haben Sie mit der Analyse für die letzte Wahl schon abgeschlossen? Die Analyse für die Probleme der SPD muss, da haben Sie völlig recht, die lange Sicht natürlich betrachten. Wir haben einen starken Mitgliederschwund auch, weil wir eine relativ alte Struktur haben. Wir haben einzelne Bundesländer, wo wir wirklich gut aufgestellt sind. Wir sind vor allen Dingen in den Städten auch gut. Man sieht zum Teil jetzt in Bayern, dass wir sogar... In Berlin sind Sie nur noch fünfte Kraft. Ja. Wir werden sehen, Steffen Krach ist ein richtig guter Kandidat. Wir werden sehen, wie es in der Wahl tatsächlich ausgeht. Aber ich meine, was erwarten Sie von mir? Sie können nicht von mir erwarten, dass ich jetzt mich auf den Rücken lege und sage, aber wir wieso? Geben Sie auf, sind ne? im Vorstand, Sie gehen ins Fernsehen. Sie können auch den Plan sagen. Nee, aber dafür muss man Sie loben, weil es ist im Moment wahnsinnig schwer, jemanden von der SPD zu kriegen. Jemanden mit Gewicht und Relevanz, wie Frau Bali, kriegst du nicht, weil jeder sich wegduckt. Ich fand in dem Zusammenhang auch interessant, dass Alexander Schweizer, das klang ein bisschen beleidigt, ich habe den hier anders kennengelernt, der hat sich immer gestellt, aber hat sich nicht nach Berlin begeben, nach der Wahlniederlage. Warum hat er das nicht gemacht? Wie fanden Sie das? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber Sie verstehen, das klingt so beleidigt. Das klingt so... Hat es das eigentlich schon mal gegeben, Herr Alexander? Das ist doch üblich, dass man, egal wie es läuft... Nach Baden-Württemberg ist auch nicht nach Berlin gekommen. Hat er aber vorher angesagt. Ja, gut. Aber der wollte auch die Distanz zum Mutterpartei nicht so ein bitterer Abend dann dokumentieren. Ja. Und das wollte Schweizer jetzt auch. So. Aber das, also mal zwei Beispiele. Die SPD macht in dieser großen Koalition ja eine Migrationspolitik, die sich deutlich von dem unterscheidet, was vorher gemacht wurde. Die machen die Migrationspolitik von Alexander Dobrindt mit. Und die Zahlen sinken. Aber schauen Sie, die Zahlen sind schon unter Olaf Scholz gesunken. Sie machen eine Politik. Hat sie recht? Sie stehen aber nicht dazu. Sie sagen nicht im Fernsehen, das ist unsere Politik, die funktioniert. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Sie machen eine Reform des Bürgergelds. Ihre Ministerin. Jetzt gab es ein Begehren, Mitgliederbegehren in der SPD dagegen. Da haben, glaube ich, 3000 Leute unterschrieben. Also noch nicht mal 1% der Mitgliedschaft. Also in der Fraktion ist die Angst vor dieser Bürgergeldreform viel größer als in der Partei. Und da haben wir noch nicht von den Bürgern geredet. Also wir haben ein Milieu, das sich abgekoppelt hat von der eigenen Mitgliedschaft und von den potenziellen Wählern. Also wir haben natürlich in diesen beiden Feldern, die Sie benennen, haben wir eine große Spreizung innerhalb der Bundestagsfraktion, auch durchaus innerhalb der Mitgliedschaft. Wenn Sie die Jusos zum Beispiel fragen, die haben natürlich dann oft eine andere Position als andere. Bei der Migrationspolitik, wenn ich das gerade auch aus europäischer Sicht sagen darf, finde ich unsere Positionierung völlig nachvollziehbar. Sie stimmen in Europa nicht für die Dinge, die Ihre Genossen in Berlin vereinbaren. Wir brauchen ein neues Asylsystem. Wir brauchen eine offene Migrationspolitik für die, die kommen, um hier arbeiten zu wollen. Da brauchen wir ein neues System, was die Kriterien dafür regelt. Wir brauchen Kriterien ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen angefasst. Ich verstehe das. Es fällt Ihnen gerade schwer, Ihre eigene Partei zu verteidigen. Naja, es fällt mir deswegen so schwer, ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe damit angefangen, weil ich wirklich nicht nur den Eindruck habe, sondern auch die Zahlen dazu, dass wir in Rheinland-Pfalz so eine richtig gute Politik gemacht haben, die letzten 35 Jahre. Ist das wirklich das, was Sie denken? Ja, absolut. Also wenn Sie mal gucken, wo wir hergekommen sind. Wir haben Anfang der 90er Jahre übernommen. Wir haben über 800... Nicht zurückblicken. Wir haben über... Jetzt. Naja, ich will... Okay, jetzt. Okay. Also wir sind jetzt aber auf Platz 3 der Arbeitsmarktstatistik. Das ist ja ein Land der Reben und Rüben gewesen. Wir haben da jetzt Hochtechnologie angesiedelt. Und dass wir in diesem Land, wo die Partei unheimlich gut funktioniert im Vergleich zu anderen Landesverbänden, dass in einem Land, wo der Ministerpräsident eine hohe Popularität hat, aber wir auch noch eine richtig gute Verankerung im Vergleich zu den meisten anderen Landesverbänden in der Fläche haben, dass es da passiert, dass wir da und auf den letzten Metern, muss man sagen, diese 5-Prozent-Punkte Gap am Ende eingefahren haben, das nimmt mich auch tatsächlich mit. Ja, das ist 10, so. 10% haben Sie verloren. Und Sie sagen wirklich, Sie haben das alles richtig gemacht und das nein, ist natürlich eine exzellente haben wir, Regierung. Nein, natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Aber das Interessante ist ja, diese Sprachlosigkeit, die da gerade zu spüren war, die kommt ja nicht daher, dass Sie nicht rhetorisch gut drauf wären, sondern die kommt ja daher, dass Sie offenbar keine Antworten haben. Also ich muss über diese Rheinland-Pfalz-Wahl jetzt noch mal anders nachdenken als über die anderen Wahlen. Denn, also... Soll ich Ihnen mal helfen? Ich weiß nicht, sehr gerne. Aber vielleicht das will ich noch sagen. In der Ampelregierung war vor allen Dingen, nachdem sie dann zu Ende war, ja das Feedback auch aus den Reihen der Journalistinnen und Journalisten, die Bilanz von Olaf Scholz, in dem, was er gemacht hat, die war eigentlich gar nicht schlecht. Aber das Image, was Olaf Scholz als Kanzler hatte, was diese Regierung hatte, gut, auch durch die Konstellation, war eine Katastrophe. Aber Sie wollten mir helfen, Frau Baldi, ganz kurz. Ja, also wenn Sie gerade Olaf Scholz sagen, und sagen, die Bilanz war gar nicht so schlecht, wir verlieren seit Monaten und mittlerweile seit Jahren 10.000 Industriejobs jeden einzelnen Monat. Die sind weg. Das sind die guten Facharbeiterjobs, genau die Leute, die Sie früher gewählt haben. Die sind einfach weg. Ich sage nicht, dass das die Schuld der SPD ist. Ich sage auch nicht, dass das die alleinige Schuld des Kanzlers ist. Da kommen viele Dinge zusammen. Aber in diesem Land passiert gerade was. Mhm. Deutschland hat seit 2020, ich hoffe, die Zahl ist richtig, ungefähr 1 Billion an Wirtschaftskraft verloren. Ich könnte weitermachen. In Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen. Mhm. Wir müssten 400.000 jedes Jahr neu bauen. Olaf Scholz hat selber gesagt, Wohnungen bauen, bauen, bauen, bauen. Wir haben letztes Jahr keine 200.000 geschafft. Das ist der Punkt, über den wir reden. Das ist der Punkt, über den wir reden. Wir haben das Thema soziale Ungerechtigkeit. Wir haben das Thema soziale Ungerechtigkeit, über das Sie so häufig reden. Ja. Wir haben in der Statistik der Langzeitarbeitslosen 1/3 der Menschen ohne deutschen Pass. Das macht was mit Leuten, die morgens aufstehen. Sie sagen immer, wir sind da für die hart arbeitende Mitte dieser Gesellschaft. Die bezahlen Leute mit, die in diese Statistik, in diese Versicherung nicht eingezahlt haben. Bürgergeld, jeder Zweite ohne deutschen Pass. Das ärgert viele Einwanderer, die sagen, das kann doch so nicht weitergehen. Warum machen wir das so? Warum passt ihr ständig auf Leute auf, die eigentlich in der Lage wären, auch etwas beizutragen zum Gelingen dieser Gesellschaft? Und sehen Sie anders? Also beim Thema Bürgergeld sehe ich es tatsächlich anders. Das Bürgergeld geht ja... Lassen Sie uns über Bildung sprechen. Mhm. Rheinland-Pfalz ist abgerutscht im Bildungsmonitor von Platz 12 auf Platz 16. Wir hatten hier Grundschullehrerinnen aus Ludwigshafen sitzen, die sagen, wir können so nicht weitermachen. Von 457 Schülern an meiner Klasse, Gräfenau-Schule, Ludwigshafen, von 457 Schülern haben ungefähr 449 einen Migrationshintergrund. Das sind keine bösen Kinder. Das sind keine dümmeren Kinder als andere Kinder, Aber es ist, ehrlich gesagt, jedem zu vermitteln, dass es wahnsinnig schwer ist, da noch eine vernünftige Integrationsleistung hinzukriegen. Und wir versündigen uns nicht nur an denen, die schon hier sind, wir versündigen uns an dem Punkt auch an denen, die neu dazugekommen. Wenn man mit Leuten aus dem Bildungssektor spricht, mit Herrn Köller zum Beispiel vom Leibniz-Institut, dann sagt er, die großen Bildungsverlierer, die wir im Moment haben, und das gilt auch für Rheinland-Pfalz, die großen Bildungsverlierer sind ausgerechnet die Kinder, die 2015, 16, 17 neu in dieses Land gekommen sind. Wir schaffen es nicht, die Kinder wirklich zu integrieren. Ich könnte Ihnen Dinge vorlesen von Lehrern, Lehrerinnen, die beschreiben, unter welchem Einsatz sie selber die Dinge machen, selber das Unterrichtsmaterial mitbringen, weil sie wollen, dass das funktioniert. Und wir sind als Staat nicht mal in der Lage, die Spinnweben wegzumachen, die in diesen Schulklassen hängen. Das ist die Situation. Und dann, wenig überraschend, sagen Menschen der Nachwahlbefragung, Bildung war das Thema in Rheinland-Pfalz, warum wir diese Regierung abgewählt haben. Sehen Sie das anders? Also Sie haben jetzt ein Riesenbild gezeichnet, und zwar von der ganzen Republik. Aus dem Alltag derer erzählt, von denen Sie immer sagen, das sind die, die wir adressieren wollen. Genau. Wir machen Politik für die hart arbeitenden, fleißigen Leute. Genau. Die hart arbeitenden, fleißigen Leute sehen, dass ihre Kinder auf diese Art und Weise in der Schule beschult und betreut werden und sagen, das mache ich nicht mehr mit. Was macht ihr eigentlich mit meinen Steuergeldern? Aber Herr Lanz, das ist das, was die sehen. Mhm. Und wenn es dann nicht läuft, dann hören sie von der SPD immer wieder nur eins, wir müssen die Steuern erhöhen oder wir gehen mit den Sozialabgaben so weit nach oben, dass es mittlerweile quasi wie eine zweite Steuer ist. Das ist das, was passiert. Ja, aber wenn Sie sich jetzt fragen, wer sind jetzt diejenigen, die, oder wie reagieren die einzelnen Parteien auf diese Situationen, die Sie da beschreiben? Hm. Die ja nicht nur für Rheinland-Pfalz gelten. Aber das ist zutreffend, was ich sage. Das ist nichts. Naja, eine Konzentration von Kindern mit Migrationsgeschichte an bestimmten Schulen, das passiert durch die Wohnsituation. Aber dann gerade in Rheinland-Pfalz haben wir eine Rekordzahl an Lehrerinnen und Lehrern bei sinkenden bei sinkenden Schülerzahlen. Wir haben einen sehr, sehr guten Klassenschlüssel. Aber was ich sagen will, generell bei den Maßnahmen, die ergriffen werden, wer kämpft denn im Moment auch wieder dafür, dass die Gelder für Integration erhalten bleiben in dieser Bundesregierung? Das ist nicht die Union, das sind wir. Wer kämpft denn dafür, dass der Mindestlohn, oder wer sorgt dafür, dass der Mindestlohn erhöht wird? Das sind wir. Wer sorgt denn dafür, dass Unternehmen nur öffentliche Aufträge bekommen, wenn sie auch Tariflöhne, anständige Löhne zahlen? Das sind wir. Wer bemüht sich gegen heftigsten Lobbydruck, das muss ich jetzt auch als ehemalige Bundestagsabgeordnete und Justizministerin mal sagen, gegen den allerheftigsten Lobbydruck, die Mieten wenigstens nicht weiter steigen zu lassen? Das sind doch wir. Sie können mir doch jetzt nicht erzählen, dass die anderen Parteien, nennen Sie mir eine, die da mehr macht als wir. Also das ist schwierige, dass es all diese Probleme gibt in Deutschland. Ja. Das ist doch keine Frage. Aber dann ist doch die Frage, all diese Probleme, die Sie gerade aufgezählt haben, das sind doch in dieser Regierung die Sozialdemokraten, die adressieren. Aber ich würde auch sagen, auch was Sie gerade sagten, wir machen die Miete und die Löhne, die anderen Parteien nehmen auch schon für sich in Anspruch, das Gute zu wollen. Also das ist ja nicht nur die SPD. Ja, aber die definieren das Prioritäten anders. Ja, dass Sie Ihre Mietenpolitik besser finden als die Grünen, würden die Grünen vielleicht anders sehen. Aber das Interessante bei der SPD ist doch, nehmen wir mal die Sachen, die passiert sind. Ja, also ich sage noch mal, die Änderungen in der Flüchtlingspolitik. Zum Beispiel der Familiennachzug für subsidiär Anerkannte wurde abgeschafft. Ja, wenn Sie jetzt dagegen sind, dann sagen Sie, das hat die Union gut hingekriegt. Wenn Sie dafür sind, sagen Sie, das hat die Union gut hingekriegt. Und wenn Sie sagen, ich bin dagegen, dann wird Ihr Protest bei der Linkspartei artikuliert. Aber die SPD hat mitgestimmt, aber den Eindruck erweckt, dass sie es ganz schrecklich findet und am Parteitag ihren Parteivorsitzenden versenkt. Also egal, wie ich zur Einschränkung des Familiennachzugs stehe, die SPD bietet mir nichts an. Und genau das Gleiche beim Bürgergeld. Wenn Sie der Meinung sind... Und da reden wir, Entschuldigung, mal ganz kurz, um das einzuordnen. Ne? Da reden wir Familien über ungefähr 12.000 Menschen im Jahr. Ist ja nur, ich will nur ein Muster aufzeigen. Das kann nein, man aber durchgehen. Ich will nur sagen, und wenn wir uns darauf oder nicht das, mehr einigen das, können, wird es ja, halt irgendwann schwierig. Oder das Beispiel Bürgergeld. Wenn Sie sagen, die Reform des Bürgergeld ist ganz schrecklich und eine soziale Missetat, dann finden Sie Heidi Reicheneck, die das im Bundestag laut herumruft. Und wenn Sie finden, das war eine gute Sache, weil das ein bisschen wieder mehr an Leistung gekoppelt ist, dann finden Sie die Union. Aber wer soll denn die SPD wählen? Die SPD hat es gemacht, strahlt aber aus, es war eigentlich Mist. So, und in dieser Falle sitzen Sie. Mhm. Und deshalb auch jetzt ins Heute gewendet, wir kommen doch jetzt in die Phase der Reformen. Jetzt kommen die Reformen dieser Bundesregierung, die dringend nötig ist. Was ist der Plan der SPD? Wenn ich nicht weiß und Sie es nicht wissen, wie soll denn irgendjemand am Fernseher sagen, ich finde diesen Plan der SPD gut? Darf ich den einen Schritt noch mal zurückgehen? Sie haben natürlich genau das Dilemma beschrieben, dass wir natürlich seit ziemlich langer Zeit in Koalitionen sind mit Partnern, die ziemlich weit weg sind von uns. Das letzte Mal, dass wir in einer Koalition waren mit einem Partner, der ungefähr in die gleiche Richtung wollte wie wir, war Rot-Grün. Und deswegen müssen wir natürlich, wenn wir in einer Koalition sind, dann müssen wir immer einen Schritt auf unseren Koalitionspartner zugehen. Aber wenn die Union sagt, Familiennachzug ist für uns Red Line, rote Linie, das muss fallen, damit wir überhaupt vorwärts kommen, damit ihr was anderes kriegt, dann was sollen wir denn anderes tun? Zu sagen, wir würden das nicht machen, wir halten das nicht für richtig, aber in dem Fall, um eine Gesamtlösung zu finden, müssen wir das nachgeben. Bürgergeld. Beim Bürgergeld ist es so, wir sind mit Hartz IV ja immer deswegen so dafür so kritisiert worden, dass man im Grunde genommen, wenn man mit wenig Geld startet, hart arbeitet, dann am Ende aus irgendwelchen Gründen seinen Job verliert, man eigentlich wieder arm stirbt. Das war immer die Kritik an Hartz IV. Das wollten wir mit dem Bürgergeld anders machen, besser machen. Und das ist ja nicht nur für die Leute, die das Bürgergeld beziehen, sondern für all die, die befürchten müssen, dass sie irgendwann mal in die Lage kommen. Aber warum sagen Sie nicht einfach, jetzt Hartz IV ist doch ein super Beispiel. Sie können doch auch sagen, damals hat Gerd Schröder Reformen gemacht, da sind 2,5 Millionen Leute in Lohn und Brot gekommen. 2,5 Millionen Leute aus der Arbeitslosigkeit, raus in Jobs. Ist doch eine super Message. Ja, und auf der anderen Seite sind aber ganz viele Leute auch wirklich ins Bergfreie gefallen, nach einer relativ kurzen Zeit, die sich ein Vermögen aber kleines... Sie können doch nicht erwarten, dass jemand SPD wählt, wenn Sie selber sagen, was Sie Mist gemacht haben. Selbst bei den Dingen, die gut gelaufen sind. Ich habe gesagt, dass das Bürger... Lieber Herr Alexander, dass Hartz IV ein Punkt war, der von unseren Anhängern immer stark an uns auch kritisiert worden ist, dieser eine Aspekt, dass man nach einer ziemlich kurzen Zeit nicht mehr abgesichert ist, das wissen Sie so gut wie ich. Ich will nur sagen, Bürgergeld haben wir ja nicht nur für Menschen gemacht, die in dem Bürgergeldbezug sind, sondern auch für die, dass sie eine Sicherheit haben, ich habe jetzt einen Job, aber wenn ich ihn verliere, dann wird mir nicht so viel genommen. Aber finden Sie denn jetzt die Reform von Bärbel Baas, also die neue Bürgergeldreform, finden Sie die wieder Mist? Oder finden Sie die jetzt richtig? Ich fand auch die vorher nicht Mist. Ich finde die richtig. Ich finde das total richtig, wie sie es macht. Weil natürlich in dem Bürgergeld auch Sachen drin waren, die man verändern konnte. Mhm. Das hat jetzt Bärbel Baas gemacht. Und ich finde es gut, so wie sie das gemacht hat. Ich habe eine Frage, Frau Bali. Sie adressieren ja immer wieder, und das macht ja auch Sinn, die hart arbeitende Mitte dieser Gesellschaft. Mhm. Und Lars Klingbeil sagte neulich, wir versuchen seit einem Jahr verzweifelt, dieses Image loszuwerden, dass wir eigentlich nur noch die Partei für Randgruppen und Arbeitslose sind. Sein Zitat, nicht meins. Hat nicht funktioniert, ganz offensichtlich. Aber wie mantramäßig Sie das und wie lange schon immer wieder vor sich hertragen, muss man sich mal anschauen, um eigentlich zu verstehen, wie groß die Ratlosigkeit sein muss. Denn all das, was Sie sich seit langer Zeit so vornehmen, scheint irgendwie nicht aufzugehen. Schauen Sie mal, wie oft Sie selber sich diese Formel mit auf den Weg gegeben haben. Bitte schön. Ist das die Herausforderung, stärker darüber zu reden, was wir hier tun, dass wir Politik machen für die Arbeit in der Mitte? Wir konzentrieren uns auf diejenigen, die den Laden am Laufen halten, die dafür sorgen, dass das Land vorankommt, die wir als arbeitende Mitte bezeichnen. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, dass die Sozialdemokratie sehr konkrete politische Angebote macht, beispielsweise für die arbeitende Mitte. Ich ärgere mich, dass eben andere immer nur auf Kosten der arbeitenden Mitte ihre Vorschläge machen. Ich kann nur der SPD, aber der kompletten Bundesregierung raten, dass wir uns auf die arbeitende Mitte konzentrieren. Und das, was für uns sehr wichtig ist als SPD, sagen Menschen, die hart arbeiten müssen, im Fokus auch der Politik stehen und müssen das Gefühl nicht nur haben, sondern müssen auch das tatsächlich sehen, dass sie bei politischen Entscheidungen gesehen werden. Darum geht es jetzt. Und wie kommen Sie darauf, dass das, dass das nicht funktioniert? Dass es nicht gemacht worden wäre. Also, wir haben arbeitende Mitte erreichen und erreicht sie nicht, wie die SPD gerade. Wenn Sie sich die Politik anschauen seit dem Regierungswechsel, ich habe einige Maßnahmen schon genannt. Schauen wir die Wahlergebnisse an, Frau Bali. Ja, aber jetzt müssen Sie sich entscheiden. Offensichtlich erreichen Sie nicht. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die harte arbeitende Mitte sind die Arbeiter. Die, wenn man sieht, gerade in Rheinland-Pfalz, 21% der Arbeiter sind einfach rüber zur AfD. Mhm. Von der SPD zur AfD. Offensichtlich glauben Ihnen die Arbeiter das nicht mehr. Und ich habe kürzlich in einer Bundestagsdebatte, war es, glaube ich, einen Ausschnitt gesehen oder eine Replik gesehen Ihres Umweltministers, Carsten Schneider, auf eine, wie ich fand, sehr berechtigte Forderung, ein sehr berechtigtes Anliegen eines AfD-Manns, der angesichts der Krise im Nahen Osten gesagt hat, wir müssen was tun mit den Benzinpreisen, das geht so eigentlich nicht mehr weiter. Und die Reaktion darauf sagt mir, so redet man nicht, wenn man die hart arbeitende Mitte im Blick hat. Schauen Sie mal. Unter dem Aspekt der horrenden Steigerung der Treibstoffpreise, wäre es denn nicht richtig, die CO2-Bepreisung, die CO2-Steuer vorerst auszusetzen, um die Bevölkerung zu entlasten? Herr Abgeordneter Hesse, grundsätzlich ist am besten, Sie fahren ein batterieelektrisches Auto, dann sind Sie nicht davon abhängig, wie der Benzinpreis ist. Das fördern wir im Übrigen auch. Sie sind nicht antragsberechtigt bei Ihrem Einkommen, aber okay, ich kann es trotzdem sehr empfehlen. Auch die Ladeinfrastruktur, auch im ostsächsischen Bereich, ist exzellent. Und dann brauchen wir über solche Fragen nicht zu klären. Wie finden Sie so eine Antwort? Er hat ja offensichtlich noch weitergesprochen. Also ich hoffe, dass das nicht die ganze Antwort war. Wir hatten, glaube ich, gestern Hart aber fair zu dem Thema. Und da hat Tim Klüssendorf sehr ausführlich gesagt, was alles auf dem Tisch liegt. Die naja, haben ja das diese war ja jetzt Carsten Schall, das war der Bundesumweltminister. Ich weiß. Und da stellt aber jemand eine sehr... Aber vielleicht, also um das fair zu halten, die SPD hat ja auch schon mal geschafft, so eine Erzählung. Also zum Beispiel, dass Olaf Scholz diesen 2021er Wahlkampf gewonnen hat, mit der Respektserzählung und mit dem Mindestlohn. Und mit den Wohnungen. Ja, also das war ja etwas, wo eine Menge Leute gesagt haben, das ist jetzt unser Thema. Also es hat ja funktioniert. Und ich glaube, bei dem Mindestlohn, auch wenn Leute, auch aus den Zeitungen, für die ich geschrieben habe, da ordnungspolitisch gegen waren, hat bei den Leuten verfangen, weil die Leute dieses Argument, wer den ganzen Tag arbeitet, muss seine Familie ernähren können. Ja, muss das mehr haben die als Leute, jemand, der es nicht tut. Das hat ein, was weit über Stammwählerkreise hinaus plausibel war. So, und das würde ja ein bisschen den Weg zeigen, wo es hingehen könnte. Ja, aber das ist ja genau, ich habe ja einige der Maßnahmen schon gesagt. Mindestlohn haben wir jetzt noch mal erhöht und wir haben perspektivisch die 15 Euro im Blick, die auch europäisches Recht fordert im Übrigen. Wir haben eine Einkommenssteuerreform, die vor uns liegt. Da sagen wir natürlich, genau diese Gruppe muss davon profitieren. Wir liegen mit der Union auseinander, wie das Geld reinkommen soll. Ich finde, zur sozialdemokratischen Erzählung gehört ganz grundlegend, dass die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich, die, wenn man in andere Länder guckt, fast schon obszöne Ausmaße annimmt, in Klammern USA, dass das nicht so weitergehen sollte, dass wir also zusehen sollten, dass auch die sehr hohen Einkommen und vor allen Dingen die sehr hohen Vermögen dazu beitragen. Sollten aber die Erbschaftssteuer... Jetzt, muss ich das jetzt sagen? Diese Reform, den Spitzensteuersatz später greifen zu lassen, also es zu schaffen, dass Leute, die ein gutes Einkommen haben, schon zahlen, obwohl sie nicht wirklich reich sind. Würden Sie das machen? Oder sagen Sie, das machen wir nur, wenn die Union irgendwo anders Steuererhöhungen zugesteht? Naja, es muss irgendwie finanziert werden. Also ich bin sehr dafür, dass wir die Marge dessen, was wir als Normalverdiener oder als Menschen, die jetzt nicht reich sind, definieren, dass wir die ausdehnen. Da bin ich sehr dafür. Aber dass wir zum Beispiel bei Schenkungen oder Erbschaften über 23 Millionen Euro wert im Grunde genommen null Steuern eintreiben, das geht 26, gar nicht. Ne? Das ist, glaube ich, diese Beitragsbemessungs... Das ist, wo dann das Schonvermögen dann reinkommt, dass wir solche Dinge eben angehen müssen, das ist auch extrem sozialdemokratisch. Ja, gibt es da, ich würde noch mal gerne auf diese Szene vorhin zurückkommen, Frau Barley, gibt es da auch ein kulturelles Thema? Was ist das, was man den Leuten damit sagt? Da stellt jemand die völlig berechtigte, ist eigentlich eine klassische SPD-Frage, die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit an dem Punkt. Kleine Leute müssen bezahlen, was Trump und andere da unten im Golf jetzt wieder anzetteln. Und er stellt die völlig berechtigte Frage nach den Benzinpreisen. Und dann kommt diese Antwort zurück, die übersetzt heißt, wer Angst hat vor hohen Benzinpreise ist einfach nur zu blöd, sich das richtige Auto zu kaufen. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht für diese eine Szene sprechen. Offensichtlich ging die Antwort noch weiter. Ich will das so auch nicht kommentieren, sondern ich will sagen, was die SPD da macht, was sie vorhat. Das war ja die SPD, die da gesprochen hat. Ja, aber es gibt ja jetzt diese Taskforce und die gucken sich auch sehr genau an, was es für Modelle gibt, auch in Europa. Und man kann über die Steuern gehen, man kann aber auch eine Deckelung einführen, man kann eine Marge definieren, wie hoch die Differenz sein kann zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, ich bin jetzt nicht Mitglied dieser Kommission, ich würde eine der beiden letzteren Varianten wählen, aber das bin nur ich, weil wenn man das Gleiche macht wie bei der letzten, wie in der Ampel, dann ist es so, wie Herr Alexander gesagt hat, 80% streichen sich die Konzerne selber ein. Deswegen genau. Bin ich nicht für so einen Tankrabatt. Darf ich zum Schluss mal fragen, haben wir eigentlich noch einen Überblick, wie viele Taskforces und Kommissionen gibt es eigentlich im Moment gerade? Ja, aber die zeitigen auch Erfolge. Ne? Also ich meine, zumindest die Sozialstaatskommission der SPD hat genau diese Reform hervorgebracht, die wir jetzt umgesetzt haben beim Bürgergeld. Das ist ja vorbereitet worden innerhalb der SPD-Sozialstaatskommission. Ich halte es auch für gut, dass man sich mit Expertise versorgt. Ich erwarte aber auch, dass gerade bei den Benzinpreisen jetzt sehr schnell was passiert. Also es gab mal eine Liste, da standen 28 Kommissionen drauf, aber das ist schon ein paar Monate her und ich weiß nicht, ob das gewachsen oder geschrumpft ist. Sind es jetzt tendenziell eher mehr oder weniger? Naja, das Ding war doch, nach der Bundestagswahl gab es für die Koalitionsverhandlungen eine Frist. Das waren 30 Tage, weil das war die letzte Chance für Friedrich Merz, mit der alten Mehrheit des Bundestages diese Finanzrevolution zu beschließen. Deshalb gab es einen Countdown für die Koalitionsverhandlungen. Überall, wo man sich nicht einigen konnte, hat man eine Kommission eingesetzt und das waren dann ein bisschen viele. Ende der Woche kommt die Gesundheitskommission. Und das wird schmerzhaft? Fragen wir die Frau aus dem SPD-Vorstand, die uns immer noch nicht den Plan verraten hat. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ja. Frau Barley, wollen Sie lösen? Also der generelle Plan wird der sein, die mittleren Einkommen zu entlasten. Bei der Gesundheitspolitik Ehefrauen stehen nicht mehr mitversichern? Ich kann dem und ich will dem auch nicht vorgreifen. Ich glaube nur, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen... Sie schließen es aber nicht aus, lese ich jetzt. Ich kann und will das nicht kommentieren, was in dem Bereich passiert. Aber dass wir generell an die Privilegien rangehen, die nicht mehr zeitgemäß sind, wie zum Beispiel dieses Schonvermögen, von dem wir vorhin sprachen, dass wir zusehen, dass die Schere zwischen Ärmeren und Reicheren wieder zugeht und dass wir... Was macht man mit der Bildung, Frau Barley? Das ist die Frage. Wenn wir 41% für Soziales und Sozialversicherungen mittlerweile aufwenden, 41% und im Vergleich dazu nur 10% für Bildung, das ist das absolut untere Ende der Skala. Und wenn wir des Weiteren wissen, dass unter den besten 60 Unis der Welt keine einzige deutsche ist, was tun wir dagegen? Mehr investieren, aber zielgerichteter auch investieren. Also es geht schon darum, dass wir denjenigen stärker auf die Füße helfen, die mehr Unterstützung brauchen. Deswegen bin ich zum Beispiel ein Fan der Ganztagsschule, weil wir da sehen, dass die Differenzen kleiner sind in den Lernerfolgen, weil man eben nicht davon abhängt, ob einem zu Hause jemand bei den Hausaufgaben helfen kann, was wieder die Brücke zu Rheinland-Pfalz schlägt, die schon sehr, sehr lange die Ganztagsschulen haben und das einzige Bundesland war, was den G7-Weg nicht gegangen ist, den ja nicht in der Weise wie alle anderen, sondern das sehr vernünftig gelöst hat. Letzte Frage, Robin Alexander. Quo vadis SPD? Tim Klüsendorf hat ja gesagt, wir müssen jetzt den Blick nach vorne richten. Wenn Sie jetzt mal den Blick nach vorne richten, was sehen Sie dann? Jetzt mal ganz weit nach vorne. Also ich glaube, dass die SPD noch Chancen hat. Weil wenn man aus diesem Modus raus... Also jetzt kriegt die SPD ja immer auf die Mütze. Und in dem Moment, wo sie Reformen vorschlägt, könnte sie ja sie auch mal durchkämpfen. Das ist doch das Irre. Also jetzt hat man gesagt, man wartet bis zu diesen Landtagswahlen und vorher sagt man nicht, welche Reformen. Jetzt ist die Ansage, Freitag hat Lars Klingbeil eine wichtige Konferenz und bis dahin sagen wir nichts über Reformen. Friedrich Merz hat heute in der Fraktion gesagt, wir warten bis Ostern. Also wir warten immer weiter und die Debatte wird auch nicht leichter. Also irgendwann wird diese Regierung, das gilt für die Union genauso, sagen müssen, das ist der Plan und dafür eine gesellschaftliche Mehrheit finden müssen. Aber ich glaube, das ist möglich, weil die Leute haben doch verstanden, dass es so nicht weitergeht. Also wenn man jetzt sagt, das sind unsere 10, 15, 20 Punkte, vielleicht sagen die Leute ja, es muss was passieren, gehe ich mit. Das kann man doch nicht ausschließen. Mhm. Frau Bali. Ja, ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, die großen Linien noch mal klar zu machen. Also wofür, was ist das Ziel? Mhm. Und das meine ich damit, dass alle verstehen, dass die Reichen immer reicher werden, obwohl die Verhältnisse schlechter werden. Das ist einfach nicht in Ordnung, dass die Normalos, die vielleicht auch sogar mit sehr wenig Geld die Zeche dafür zahlen, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die sich jetzt zum Beispiel die Taschen voll machen, die Mineralölkonzerne, dass die auch herangezogen werden. Und dieses Gefühl, das geht gerecht zu, ich glaube, das ist das, wo wir wieder hinkommen müssen, insgesamt bei allen gesellschaftlichen und politischen Fragen. Okay. Also, Ratlosigkeit fast körperlich zu spüren, tut fast weh, ehrlich gesagt. Gerade auch von jemandem wie Ihnen, der sich so viel politisch engagiert hat, der so im Stoff ist, der sich an so vielen Stellen auch verdient gemacht hat. Hoffe sehr, dass das irgendwann mal in die andere Richtung geht. Und wahrscheinlich werden Sie da um die Personaldebatte immer noch nicht rumkommen. Danke Ihnen ganz herzlich, Frau Bali. Alles Gute. Auch für die SPD. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.